Die Zulassung von Gästen und Audioaufzeichnen, ja, ich glaube, da sollte man mal einen formalen Beschluss fassen, dass das immer zugelassen ist, aber für diesmal gilt. Die Feststellung der Beschlussfähigkeit ist hiermit getroffen. Wir sind beschlussfähig. Der Tagesordnungspunkt 1, die Genehmigung des letzten Protokolls. Da fehlen noch ein paar Stimmen. Gut, damit hat die Genehmigung des Protokolls eine Mehrheit und ist genehmigt. Tagesordnungspunkt 2, der Termin der nächsten Sitzung ist der 10.09.2015 um 20 Uhr im Mumble. Die ist damit auch eingeladen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, der Bericht des Vorstands. Ich fange kurz an. Ich war, wie alle anderen meiner Kollegen auch, beim Klausurwochenende in Leipzig. Wir haben uns am Freitag davor mit ein paar sächsischen Piraten getroffen, die die Gelegenheit genutzt haben, ein bisschen mit uns zu plaudern. Wir haben am Klausurwochenende viel über Geld geredet und so noch ein paar Punkte besprochen. Wir haben über die Aufgabenverteilung diskutiert und haben unsere Geschäftsordnung dabei ein bisschen aufgeräumt. Und ansonsten war ich beim CSD in Regensburg und habe die üblichen Montagsmammelrunden erledigt. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint nicht der Fall, nachdem Carsten noch nicht da ist und Christus nicht da ist. Astrid, hast du das Wort? Ja, bei mir geht das schnell. Ich war auch auf dem Klausurwochenende. Da habe ich dir nichts hinzuzufügen, Stefan. Ansonsten die Team-PolGF-Runde, wie immer. Dann das Montagsmumble, wie immer. Und viel organisatorische Kleingeschichten, Telefon, To-Do-Listen etc. Gibt's Fragen an Astrid? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, Stefan, kriegst du das Wort. Ja, Kontostand insgesamt 821.833,85. Einzelbeträge auf den Konten ist im Pad wieder nachzulesen. Klausur war ich natürlich auch gewesen. Ansonsten einiges in Schleswig-Holstein, wie LAVO-Sitzung, Kassenprüfung. Und derzeit bin ich natürlich auch mit in der Vorbereitung zum Verwaltungstreffen 15.2, was ja dann nächstes Wochenende, also jetzt nicht dieses, sondern nächstes Wochenende in Kiel stattfindet. Und sonst das übliche Gedöns, Mails, Tickets, Telefonate. Gibt es Fragen an Stefan? Auch das nicht. Lothar, du bist dran. Ja, irgendwie scheinen wir uns alle am Klausurwochenende in Leipzig getroffen zu haben. Ich war da auch. Ansonsten so das übliche Schatzmeister- und Beitragskonto-Mumble, die Arbeit im Rechenschaftsbericht nimmt momentan viel Zeit in Anspruch und auch in Vorbereitung und Nachbereitung zum Klausurwochenende mit den Finanzen habe ich am Nachtragshaushalt gearbeitet. Okay, da hättest du jetzt geguckt, wenn alle gesagt hätten, wie du warst da auch. Gibt's Fragen an Lothar? Scheint nicht der Fall. Dann Hermin. Ja, ich bin mich noch ein bisschen am Sortieren. Ich bin gerade quasi nach Hause gekommen. Aber die Mitgliederzahlen habe ich schon mal parat. Dank Lothars grandiosem Portal muss ich mich jetzt nicht großartig einloggen. Wir haben im Moment gesamt 17.894 Mitglieder, davon stimmberechtigt, in Klammer Beitragszahler, 6.217, das entspricht einer Zahlerquote von 34% und 81 schwebende Mitglieder. Ich war erstaunlicherweise auch bei der Vorstandsklausur in Leipzig. Dann habe ich anschließend noch 2 Tage die BGS in Berlin besucht, war am Samstag beim Sommerfest der Piraten Rhein-Sieg und ab dem Sonntag bis quasi jetzt im Urlaub. Das war's. Gibt es Fragen an Hermi? Das scheint nicht so. Marc, dann bist du dran. Jo, ich war auch auf der Vorstandsklausur, wer hätte es gedacht. Habe an den normalen Mumbles teilgenommen, also die Montagssprechstunde, unser Abstimmungsmumble. Und letzte Woche war ich krank, drum ist da nicht recht viel mehr passiert. Okay, gibt's Fragen an Marc? Ja, eine Frage habe ich. Wie geht's dir? Ja, fast schon wieder. Okay. Wird schon wieder. Okay. Sonstige Fragen an Marc? Scheint nicht der Fall. Christoph ist im Urlaub, wie wir festgestellt haben. Damit sind wir durch und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, die Anträge. Der erste Antrag ist Antrag auf Freischaltung einer Nur-Lese-Instanz für im Liquid Feedback. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ist der Antragsteller da? Wortmeldung? Ja. Also der ausschlaggebende Grund war ja, dass wir keinen Admin hatten, der das System irgendwie aktuell hält und da irgendwelche Lücken stopft und so. Und das ändert sich halt bei einer Nur-Lese-Version auch nicht wirklich, beziehungsweise man braucht entsprechend jemanden, der das Ganze dann erstmal eine Nur-Lese-Instanz schafft und ja, also ich sehe da im Moment, wenn da seitens vom Antragsteller nicht irgendwie Unterstützung kommt oder eben jemand benannt wird, der das dann machen würde, sehe ich da im Moment keine Ressourcen dafür. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja. Könnte jemand das Protokollpad öffentlich machen? Gerade erledigt. Vielen Dank. Okay, Lothar, du bist dran. Ja, also es war nicht nur, wenn ich mich erinnere, nicht nur die fehlende Administration, die das Problem da war, sondern das war doch auch, dass es noch Rückfragen bezüglich der Fahrtprüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten gab. Und das wird natürlich auch nicht besser dadurch, dass man eine Nur-Lese-Version öffnet. Ich hätte gerne ein kurzes Meinungsbild. Wer würde dem Antrag zustimmen? Astrid? Ich würde mich enthalten. Ich bin dagegen aus den bereits erwähnten Gründen. Es ist einfach keiner da und ich weiß im Moment gar nicht, wer überhaupt Zugriff drauf hat. Ich bin auch dagegen. Dagegen, solange unklar ist, wer es macht. Ja. Herr Bartels? Solange ich wüsste, wer es macht, würde ich ihm ja zustimmen. Aber so muss ich mich eigentlich auch erstmal enthalten, genau wie Astrid. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Scheint nicht der Fall, dann würde ich vorschlagen, dass wir zur Abstimmung kommen. Ich bin mal so unverschämt und trage mich davor ein. Oh nein, ich kann mich hinterher mehr. So, damit ist der Antrag abgelehnt. Und die Anmerkung, Problemat der fehlenden Administration sowie Ressourcen ist richtig. Und auch der Hinweis mit der unklaren Datenschutzsituation oder mit der fehlenden Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten wäre vielleicht das, was an der Stelle noch gut wäre. Das waren Beiträge vorhin. Dann kommen wir zum Antrag 2, Veröffentlichung zweier Stellenaufschreibungen auf Webseite des Bundesvorstands. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich sehe, der Antragsteller ist da. Slash, kommst du mal hoch? Hi. Magst du kurz deinen Antrag vorstellen und uns kurz erklären, was du gerne erreichen möchtest, damit wir so ein kleines Bild davon bekommen? Ja, das kann ich machen. Erstmal vorweg, könnt ihr mich verstehen? Ich hatte Verbindungsprobleme die letzte Zeit. Im Augenblick einwandfrei, danke. Schön. Ja, es geht, wie der Titel des Antrags schon sagt, darum, dass zwei Stellenausschreibungen auf der Webseite des Bundesvorstands veröffentlicht werden. Diese zwei Stellenausschreibungen, die kann die Freiheitsserver-Initiative sehr gut brauchen. Das ist eine Initiative, die ja ganz inhaltlich auf einer Linie mit der Piratenpartei und deren Kernthemen ist. Und es geht bei der Initiative praktisch darum, wirksam etwas gegen Überwachung zu tun. Und es wurde schon bis jetzt sehr viel Arbeit im Vorfeld verrichtet. Hinter der Initiative ist ein sehr ausführlich aufgeschriebenes Konzept. Und jetzt sind wir, was die Ausarbeitung angeht, an einem Punkt, wo das Konzept echt fertig ist und das jetzt nur noch umgesetzt werden muss. Und dabei spielen zwei Teams eine entscheidende Rolle, die erst einmal erstellt werden müssen. Da müssen sich also erstmal Freiwillige finden, die das machen. Und damit steht und fällt halt die ganze Initiative. Denn wenn wir keinen Webseitenteam für diese Initiative zusammenbekommen, dass also für diese Initiative eine Webseite aufsetzt und pflegt und koordiniert. Und wenn wir kein Tech-Team zusammenbekommen, was also einige technische Details im Hintergrund übernimmt, dann kann die Initiative nicht umgesetzt werden. Und das ist auch ein Punkt, wo allmählich die Sache mit den Verbindlichkeiten anfängt. Und da wäre es gut, wenn der Buch... Okay, jetzt bist du nur noch abgehakt zu hören. Bis gerade war es sehr gut. Hörst du mich? Ja. Okay, du bist nur noch abgehakt zu hören. Bis gerade war es aber sehr gut. Ich glaube aber, so im Grunde ist es klar geworden, worum es geht. Gibt es Fragen von meinen Kollegen? Ja. Nur zu. Ja, meine Frage ist, ist das ein Projekt der Piratenpartei oder ist das ein Projekt von jemanden außerhalb, also das unabhängig von der Piratenpartei laufen soll? Das ist offen. Es ist bislang nur die Sache ausgearbeitet und kein Label draufgesetzt. Also da ist aber auch alles offen. Also wenn ihr unbedingt möchtet, dass da... Ja, jetzt ist wieder abgehackt, aber ich habe verstanden, was du meintest. Der Grund meiner Frage war, dass der Antrag so formuliert war, dass die Piratenpartei Deutschland die einen amtlichen Mitarbeiter sucht. Und damit wäre es dann zwangsweise ein Projekt der Piratenpartei. Eventuell wäre es besser, wenn wir nur zur Unterstützung von dem Projekt aufrufen, weil ich halte es auch für wichtig, dass sowas zwar durch uns unterstützt wird, aber unabhängig von Parteien läuft. Ja, das kann man natürlich so handhaben. Okay, aber das würde dann weitere Änderungen nach sich ziehen, weil beispielsweise auch die Bewerbungen an vorstand@piratenpartei.de gerichtet werden sollen. Also ist es nicht einfach nur zu lösen, dass wir hinschreiben, es werden gesucht, oder? Ja, das wahrscheinlich. Natürlich auch. Lothar? Ja, wahrscheinlich müssen da mehr Änderungen dann gemacht werden, ja. / sollen wir uns mal zusammensetzen und da einen Blogpost draus basteln. Habt ihr denn irgendjemanden, der die Bewerbungen annehmen könnte? Ich verstehe nicht, was du mit dem Annehmen dieser Bewerbung meinst. Also mir geht es nur darum, dass die öffentlich wird und da viele Leute drauf schauen, dass sich da auch Leute drauf melden. Würde ich das nur beispielsweise ins Forum der Piratenpartei Deutschland posten, wird niemand drauf reagieren, weil da wenig Leute drauf schauen und es nicht den Eindruck macht, dass die Sache ernst ist. Ja, nein, ich meinte eigentlich, gibt es eine Mailadresse alternativ zu vorstand@piratenpartei.de, wo die Leute ihre Bewerbungen hinschicken könnten. Ach so. Weil ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen es so, da setzen wir zwei uns mal zusammen, machen da einen schicken Blogpost draus, erzählen auch, worum es geht, sagen, dass da Leute gesucht werden und tun also im Prinzip die Stellenausschreibungen schon dann so mit rein. Aber dann brauchen wir halt eine Adresse, wo die hinschreiben können, um sich zu bewerben. Wenn wir es jetzt nicht als vollständiges Piratenpartei-Projekt machen und dann sich der Vorstand nicht um die Bewerbung kümmert. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich muss auch gestehen, dass ich momentan irgendwie ein bisschen Zweifel habe, was diese, also ich glaube, es wäre wirklich schon gut, wenn der Vorstand die Sache offiziell macht. Also einfach, was so die Sicherheit angeht. Spricht denn etwas aus unserer Sicht dagegen, dass wir das als Aktion der Piratenpartei machen? Also ist ein Freiheitshalber irgendwie etwas, womit wir uns die Finger verbrennen können? Das nicht, aber ich sehe also so ein System basiert auf Akzeptanz eigentlich weltweit. Und wenn da eine Partei dahinter steht, dann kann es da durchaus zu Anonymitäten kommen. Und das könnte es so ein bisschen verbessern, also ein bisschen verschlechtern, das Projekt. Aber wenn man nach Freiheitsserver sucht, kommt jetzt nicht gerade besonders viel. Also wäre es durchaus denkbar, dass das Projekt im Augenblick krank und wir mit unserer Initiative das Projekt wieder vorantreiben würden, oder? Ja, das ist. Ich denke schon, dass das möglich ist. Ich hätte an und für sich auch nichts dagegen. Es kommt halt ein bisschen drauf an, also ich sehe es so ähnlich wie Lothar. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, nee, also wenn das jetzt so ein Piratenprojekt ist, dann vielleicht lieber nicht. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn man es unabhängig laufen lässt oder über uns. Da bin ich so ein bisschen zerrissen. Ich würde es gern über uns laufen lassen, also so ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob das fürs Projekt gut ist. Gut, aber irgendwelche Animositäten hast du immer. Wenn wir irgendetwas machen, kommt immer jemand geschissen und findet es doof. Also darauf würde ich inzwischen nur noch ungern irgendwie Rücksicht nehmen. Ich habe, wie gesagt, gerade mal ein bisschen geguckt. Das ist jetzt kein Projekt, das groß im Laufen ist, wenn ich das so richtig auf die Schnelle überblickt habe. Demzufolge wäre schon etwas, was wir anstoßen könnten. Ob sich dann was daraus entwickelt oder nicht, wird sich zeigen. Aber wenn ich das richtig sehe, ist es im Augenblick ansonsten eher am vor sich hinsiechen. Und das wäre dann, glaube ich, dann trotzdem schade drum. Oder sehe ich das falsch, Slash? Nein, du siehst das richtig, aber ich glaube, wir müssen das etwas breiter sehen. Ja, eine Piratenpartei tritt hervor, das wäre halt die Piratenpartei, die das Webseitenteam und das Tech-Team aufsetzt, aber jede andere Piratenpartei wird gebeten, ein eigenes Tech-Team aufzusetzen. Also da wäre nicht nur Piratenpartei Deutschland dabei, wenn die Sache voll ausgefahren ist, sondern auch die anderen Piratenparteien. Okay, also aus meiner Sicht spricht erstmal nichts dagegen, diese Stellenausschreibungen. Und nur darum dreht sich's in dem Antrag ja, zu veröffentlichen. Wenn wir dann sehen, hey, da kommen jetzt 20 Leute, die wollen da tatsächlich was tun, dann setzen wir uns mit Slash in Verbindung, sorgen dafür, dass da eine Projektgruppe entsteht und das ganze Projekt vorangetrieben wird. Dabei kann man dann auch zugucken, dass man Kooperationspartner mit ins Boot holt, die von den Piraten unabhängig sind. Wenn die dann sehr viel Wert darauf legen, dass da nirgends das Logo der Piratenpartei steht, na gut, dann machen wir es halt ohne Logo. Aber wir haben zumindest was getan, was in die richtige Richtung geht. Anstatt das jetzt abzulehnen und damit dafür zu sorgen, dass halt wieder nichts passiert. Also das wäre jetzt so mein Vorschlag. Aber wir können da gerne noch diskutieren, wenn es Gegenreden gibt. Ja, ich hätte also zumindest noch ein Argument für insgesamt für die Diskussion. Gerne. Ich habe im Moment keine Ahnung, wie hoch die Reichweite unseres Vorstandsportals ist, aber erfahrungsgemäß kommen auf Ausschreibungen, die wir da draufpacken, sowieso nicht allzu viel Feedback. Wenn es tatsächlich um Reichweite geht und um Information, dann wäre ein Beitrag auf der Webseite wesentlich sinnvoller und würde wahrscheinlich wesentlich mehr bewirken. Nur mal so am Rande. Ja, Hermi, du hast vollkommen recht. Dann hätte ich eine Bitte an Slash. Falls wir dem Antrag zustimmen und diese beiden Stellenausschreibungen da tatsächlich veröffentlicht werden, das können wir machen. Wir können die auch tatsächlich auf unserem Portal veröffentlichen, weil da gehören sie eigentlich hin. Wäre aber cool, wenn du dich mit Astrid zusammensetzen würdest und ihr zumindest einen kurzen Blogbeitrag entwickeln würdet, in dem auf diese Stellenausschreibung hingewiesen wird und auch das Projekt nochmal vorgestellt wird, damit die Leute mehr damit anfangen können und wir auch eine höhere Reichweite erreichen und der Antrag damit nicht weitestgehend ins Leere läuft. Ihr könntet euch auch überlegen, ob das vielleicht irgendwie eine Aktionsmail wert wäre. Das kann man dann tatsächlich ja nochmal prüfen, aber dafür wäre dann ja noch die Gelegenheit. Also das läuft dann nicht weg, glaube ich. Gibt es noch weitere Wortmeldungen aus dem Vorstand? Das scheint nicht so. Slash, willst du noch was sagen? Einfach nur, was das inhaltliche Abrunden angeht, egal wo die Veröffentlichung stattfindet, es ist klar, dass sobald es veröffentlicht ist, natürlich ich durch alle Mailinglisten laufe und darauf hinweise, dass möglichst viele was davon mitbekommen. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir zur Abstimmung kommen und als zuständig bitte ich für den Fall, dass es angenommen wird, Astrid einzutragen, weil sie sich dann auch gleich mit Slash dann in Verbindung setzen wird, um das Weitere dann im Auge zu behalten, bitte. Okay, Slash, der Antrag ist angenommen. Super, vielen Dank. Da nicht für. Slash, du rufst dann durch, ne? Gut, ihr teilt noch Kontaktdaten aus oder regelt das dann vielleicht kurz nach der Sitzung, wie ihr das macht. Aber ja. Wir kommen zum Antrag 4.3, Strafanzeige gegen Maaßen beim neuen Generalbundesanwalt, beinahe hätte ich es nicht zusammengekriegt, wegen Landesverrat bezüglich X-Keyscore gegen Daten aus Deutschland Deal. Slash, der Antrag ist auch von dir, oder? Ja. Willst du was dazu sagen? Also der Antrag, der... Okay, Slash, deine Internetverbindung scheint Wir müssen uns um das Thema Breitband intensiver kümmern. Ich nehme dir mal das Wort ganz kurz ab. Der Antrag ist formal eigentlich zu spät gekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, weil er kam erst heute rein. Da das aber ein Thema ist, das ziemlich eilig ist und keinen Sinn macht, das jetzt hier aus der Sitzung rauszunehmen und dann irgendwie im Umlauf auf 72 Stunden zu verschieben, wäre meine Frage an meine Kollegen hier im Vorstand, ob es trotzdem okay ist, den Antrag zu behandeln. Wenn keiner was jetzt dagegen sagt, würde ich das nämlich gerne machen. Naja, also ich würde zumindest irgendwie Carsten als in Anführungszeichen Chef der Rechtsabteilung irgendwie dazu hören, was er dazu meint, beziehungsweise irgendwie eine Einschätzung von unseren Justiziaren, bevor wir jetzt hier anfangen, Hals über Kopf irgendwelche Dinge zu beschließen, die rechtliche Konsequenzen haben könnten oder auch finanzielle. Nein, der Antrag kostet nichts. Es steht drin, dass wir eine PM verfassen und verschicken, in der wir eine entsprechende Anzeige prüfen. Das tun wir. Das tun wir eh schon, weil dazu eine Mail an die Rechtsabteilung halt geschickt wird, hoffentlich wird. Das heißt also, Kosten tut's nichts und wenn sich dabei dann rausstellt, ist Käse und bei der Anzeige kommt nichts raus, dann haben wir das geprüft und haben festgestellt, das ist Käse und es kommt bei der Anzeige nichts raus. Also normalerweise hätte ich... Gegenrede. Im Antrag steht, der Bufo möge dies zum Anlass nehmen, Strafanzeige gegen Maßen zu stellen. Danach möge der Bufo nach Möglichkeit unverzüglich jene Ankündigung in Taten umsetzen. Ja, okay. Stimmt. Nein, im Antrag steht, der Bufo möge dies zum Anlass nehmen, nach Möglichkeiten unverzüglich eine PM zu veröffentlichen, die ankündigt. Ja, dass wir Anzeige erstatten werden. Ah, okay, sorry. Ihr habt mich gehört. Gut, spricht trotzdem etwas dagegen, das zu tun? Ja, also, das ist ja kein Landesverrat, sondern ist ja ein Verrat an, was weiß ich, wie viele Millionen Bürgern. Landesverrat ist ein Staatsgeheimnis, einer fremden Macht auszuplaudern. Und das ist eine Verletzung von Privatgeheimnissen, Fernmeldegeheimnis, was weiß ich. Richtig, also prinzipiell gesehen, inwieweit da rechtliche Schritte gegen den Maßen einzuleiten sind, hätte ich gerne von der Rechtsabteilung geprüft, ja. Das können wir auch durchaus verkündigen. Und was dann die rechtliche Situation tatsächlich ist, das möchte ich aber dann gerne doch der Aussage unserer Rechtsleute überlassen. Okay, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir entweder lehnen wir den Antrag ab und formulieren einen eigenen, was ich für ziemlich überflüssig halte. Alternativ dazu könnten wir hergehen und könnten bei der Annahme des Antrags für den Fall, dass das geschieht, festhalten, dass die Formulierung entsprechend gewählt wird, dass wir die Anzeige prüfen. Weil das ist tatsächlich etwas, was wir schreiben können, ohne dass es wehtut. Das hört sich gut an. Marc, kannst du das so mittragen? Ja. Okay. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Ja, vom Antragsteller. Ich finde das gut, so wie ihr das handhabt. Okay. Prima. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur Abstimmung. Bei der Anmerkung steht inzwischen drin, Prüfung durch Rechtsabteilung notwendig. Das heißt, Abänderung des Antrags dahingehend, dass in der PM Prüfung einer Anzeige angekündigt wird. Damit ist dem, was wir vorhin gesagt haben, Rechnung getragen. Und der Antrag ist angenommen. Okay, wir kommen zum Antrag Nummer 4. Mitgliederinformation MDL und MEP. Hermi, ist glaube ich von dir. Ja, genau, der ist von mir. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir unseren Fraktionen auf Landesebene und auch unserer Abgeordneten im Europaparlament grundsätzlich die Möglichkeit bieten, einmal im Jahr irgendwie eine wichtige Mitgliederinformation, so sie das wünschen, an alle Mitglieder zu versenden, ohne dass wir da jedes Mal einen größeren bürokratischen Formalfu haben mit irgendwie großem Bufo-Beschluss und so weiter. Also, dass wir das irgendwie auf einem kurzen Dienstweg abwickeln können. Begründung, die Möglichkeit von Mitgliederrundschreiben wird in letzter Zeit sowieso sehr selten genutzt. Und wir sollten den Mandatsträgern da irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen, die Basis von ihrer politischen Arbeit, die Basis in ihre politische Arbeit in irgendeiner Form mit einzubeziehen und einfach mehr zu informieren. Darüber hinaus sollten wir den Fraktionen auch anbieten, die Sache mit dem Newsletter, Aktionsmail und Umfragen, so wie es im Antrag steht, irgendwie zu nutzen. Wortmeldung? Ja. Heißt es, den Fraktionen auf Landesebene und EU-Abgeordnete jeweils die Möglichkeit, einmal jährlich zu verschicken? Oder wollen wir einen Termin machen, an dem an alle verschickt wird, zu dem dann quasi alle Fraktionen und die Abgeordnete die Möglichkeit haben, ihre Beiträge dazu einzureichen? Also eine Mail an alle oder jeweils eine Mail an alle? Ich bin für jeweils eine Mail, weil bis die sich untereinander koordiniert haben, ist ein Jahr rum und wir haben immer noch nichts rausgeschickt. Das würde ich eh nicht für Hermi sehen. Gut, sollten wir vielleicht in die Begründung oder so mit, oder in die Anmerkung mit reinschreiben oder so, was es so gemeint ist. Ja, ich kann einfach den Antragstext kurz ändern. Moment. Ich habe noch eine Frage. Geben wir den Versand dann frei oder stellen wir die Mitgliedsdaten quasi zur Verfügung? Also, nein, wir stellen die Mitgliedsdaten nicht zur Verfügung. Nein, stopp. Lass mich bitte die Frage anders formulieren, damit es klar ist. Geben wir den Versand dann frei oder haben wir keinen Einfluss darüber, was an alle Mitglieder bundesweit verschickt wird? Wie wir das formal intern regeln, das bleibt uns ja erstmal überlassen. Das können wir gerne als Einzelentscheidung im Geschäftsbereich innerparteiliche Öffentlichkeitsarbeit definieren. Aber wie gesagt, Ziel ist es halt, dass nicht der ganze BUFO irgendwie drüber abstimmen muss. Wir können das auch gerne über das Lektorat der Presseabteilung laufen lassen oder über die Mitgliederverwaltung, wie ihr das haben wollt. Aber grundsätzlich fände ich es halt gut, wenn die Leute die Möglichkeit hätten, das zu nutzen. Okay, also ich finde die Idee klasse. Ich würde es gerne machen, einfach weil es mir sinnvoll erscheint, da tatsächlich auch einfach die Reichweite zu erhöhen. Allerdings glaube ich, ist es nicht ganz nicht ganz überzogen zu fordern, dass wir die entsprechenden Mails halt dann, die entsprechende Mailing dann auch freigeben. Das machen wir mit allen anderen Mails auch und dann ist es sicherlich kein Thema. Also ich würde dem Antrag zustimmen unter der Voraussetzung, dass da eben festgehalten wird, dass die Freigabe durch den Bundesvorstand geschieht. Also quasi nach Beschluss. Wortmeldung? Jo. Ich denke nicht, dass ein kompletter Beschluss der Freigabe durch den Komplettvorstand notwendig ist, sondern das sollte dann durch die jeweiligen Aufgabenbereich gelöst werden. Es soll halt nicht so sein, dass Texte, die von Fraktionen kommen, ungelesen an die Mitglieder geschickt werden, aber das halte ich für Sache von demjenigen, dessen Aufgabenbereich es fällt. Ja, derzeit ist es Hermi, also sollte das auch kein Problem sein. Okay, aber dann tatsächlich eben nach Freigabe durch den Zuständigen im Bundesvorstand oder so. Klar wird irgendjemand drüber lesen, bevor wir Dinge an Mitglieder verschicken. Das versteht sich für mich von selbst. Okay, ich hätte es nur gerne erwähnt gehabt. Okay. Gut, damit teile ich die Antragstellerin mit. Der Antrag ist angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen zum Antrag. Diese Farbe ist echt schlecht zu lesen auf meinem Rechner. Kommunikationspräferenzen. Hermi. Ja, der ist auch von mir, genau. Und zwar hat mein liebes Team von der Mitgliederverwaltung mal irgendwie SQL-Dinge getan und dabei kam raus, dass lediglich 7852 Mitglieder dieser Partei ihre Einstellungen bezüglich des Abonnements von Aktionsmails, Umfragen und Newslettern und so weiter vollständig gepflegt haben. Das bedeutet, dass sie sich entweder klar für oder gegen den Empfang der entsprechenden E-Mails ausgesprochen haben. 488 Mitglieder haben diese Einstellungen teilweise gepflegt, aber nicht vollständig. Das heißt, sie haben bei einer Sache auf Ja oder Nein geklickt und bei den anderen nicht. Dementsprechend haben wir im Moment so eine Masse von etwa 10.000 Mitgliedern, die sich diesbezüglich überhaupt nicht geäußert haben. Und unser Vorschlag aus der Mitgliederverwaltung wäre, dass wir diese 10.000 Mitglieder quasi auf Empfang setzen und sie in einer E-Mail darüber informieren und ihnen erklären, wie sie gegebenenfalls ein Opt-out machen können. Wortmeldung? Ja. Also es lässt sich eindeutig erkennen, ob jemand das einfach nicht ausgefüllt hat oder ob jemand gesagt hat, okay, die Voreinstellungen passen für mich. Ja. Und wir haben 10.000, die es definitiv bislang einfach nicht ausgefüllt haben. So sieht's aus. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade ein Opt-out setzen sollten, wo wir doch eigentlich immer den Opt-in predigen. Ja, aber ich würde da gerne eine Gegenrede halten. Wir reden mit den Mitgliedern unserer Partei. Und die Mitgliedschaft in einer Partei, ohne irgendwie von dieser Partei etwas hören zu wollen, ist schon extrem suspekt. Also demzufolge würde ich an der Stelle tatsächlich ein Opt-out vorschlagen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz klar betonen, die Mitglieder haben die Möglichkeit, sowohl ganz klar Ja als auch ganz klar Nein zu sagen. Die Mitglieder, die das jetzt betrifft, haben weder das eine noch das andere getan. Und es ist nicht davon auszugehen, dass ein Nichtsetzen der entsprechenden Flex als ein Nein bezüglich des Empfangs zu interpretieren ist. Was wir so regelmäßig an Tickets mitbekommen, ist, dass Mitglieder, die austreten, gerne Mailinglisten deabonniert bekommen möchten, weil sie nicht wissen, wie es geht und so weiter. Also wir sind da der Ansicht, dass das den meisten grundweg einfach nicht bekannt ist, dass diese Möglichkeit besteht, diese E-Mails zu empfangen. Auch wenn ab und zu der Link in den Bundesmails zum Beispiel bei Parteitagseinladungen drinsteht oder so. Aber die scrollen vielleicht einfach nicht bis ganz nach unten oder sie vergessen es. Also wie gesagt, ich würde nicht davon ausgehen, dass 10.000 Mitglieder ganz bewusst durch nicht ausfüllende Einstellungen explizit Nein zum Empfang dieser Mails gesagt haben. Okay, ich habe zwei am Mikro, und zwar einmal Uwe und einmal Schreibi. Ich weiß allerdings nicht, wer von euch zuerst war. Schreibi. Ja, ich mach's kurz. Das Argument mit Mitglied einer politischen Partei, aber nicht mitkriegen wollen, finde ich, greift nur halb, weil ich kriege ja seit einem Jahr diese Mail nicht und bin trotzdem informiert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich befürchte, dass ihr euch mehr Arbeit macht, als notwendig ist, wenn ihr die Leute da reinschreibt. Und dann das passiert, was bei Austrittswellen gerne mal auf Mailinglisten passiert, nämlich dass Leute anfangen, abgemeldet werden zu wollen und dass ihr dann einen Mailaufkommen habt, wo ihr Mails beantworten müsst, die ihr euch anderweitig bei einem Opt-in ersparen könntet. Ja, aber die Alternative ist, dass wir die 10.000 Leute jetzt nochmal explizit anschreiben und sie darauf aufmerksam machen, dass sie die Option haben, und davon wird es dann die Hälfte wieder nicht mitkriegen wahrscheinlich. Ja, das macht ja dann nichts. Also ganz ehrlich, wenn sie es nicht mitkriegen, interessiert sie es auch nicht sonderlich. Okay, Herr Uwe? Ja, kann das nur unterstützen vom Schragi. Wenn sie es nicht ausfüllen, was soll's? Es gibt andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Mir geht's genauso. Die wichtigen Mailinglisten, die ich brauche, habe ich abonniert. Ich bin informiert. Und nochmal auf das Argument Opt-out. Es steht uns schlecht zu Gesicht, wenn wir draußen, auch gerade jetzt bei Windows, ja, wo wir irgendwas gemacht haben, Opt-in propagieren und selber Opt-out im Endeffekt anbieten, sorry, geht überhaupt nicht. Ja, da würde ich gerne gegenhalten. Es geht hier nicht darum, Informationen von den Mitgliedern zu bekommen, sondern tatsächlich sie darüber zu informieren, was die Partei tut. Und da, glaube ich, ist es schon noch angemessen. Und es gibt in jeder dieser Mail die Möglichkeit zu sagen, ich will nie wieder was von euch hören. Es ist ein einziger Mausklick. Man muss nur ganz runterscrollen und auf diesen Link klicken. Also das mit Windows 10 zu vergleichen, ist ein bisschen weit hergeholt, Uwe. Stefan, ich kann deine Argumentation verstehen. Da draußen macht es überhaupt keinen Unterschied, ob wir jetzt mit dem Argument kommen, wir wollen intern informieren. Draußen kommt es so an, die machen Opt-out. Das ist der Punkt, um den es mir geht. Das stimmt. Deswegen lasst uns das entsprechend formulieren. Wir werden sicherlich nichts von Opt-in und Opt-out an der Stelle schreiben. Wiegbold. Ja, ist es dann möglich, für den Newsletter sozusagen eine andere E-Mail-Adresse anzugeben? Oh, ich glaube, Hermi, da haben wir ein Problem, weil es gibt tatsächlich nur eine Mailadresse in der Mitgliederverwaltung, oder? Korrekt, ja. Das wäre vielleicht so ein Feature, das man irgendwann mal haben könnte, dass man für die verschiedenen Mailings, wo man Ja und Nein sagen kann, einfach auch eine andere Mailadresse zusätzlich angeben kann. Ja, das wäre ein Nice-to-Have auf einer langen Liste von Nice-to-Haves. Ja. Okay, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Wollen wir zur Abstimmung kommen? Gut, dann würde ich bitten. Okay, gut. Wir haben Lothar mit einer Enthaltung, Stefan ist dagegen, Hermi, Astrid, Marc und ich sind dafür. Damit ist auch der Antrag genommen und Hermi, wir dürfen in Zukunft Mitglieder anschreiben. Ich bedanke mich. So, ja, Antrag 4.6, das nimmt heute kein Ende. Aktualisierung Haushaltsplan. Gibt es dazu Wortmeldungen, oder Lothar, willst du kurz was dazu sagen oder lang? Das ist das, was wir auf der Vorstandsklausur vorbereitet haben und danach nochmal weiter ein bisschen ausgetragen zur Information an die anderen, dass das Ganze in nicht öffentlichen Sitzungen dadurch gemeldet wurde, liegt auch daran, dass dort auch durchaus über Personalkosten geredet worden ist. Deshalb konnten wir das nicht öffentlich diskutieren. Das Ergebnis ist jetzt hier, dass wir in bestimmten Bereichen nicht die ursprünglichen geplanten Einnahmen, nicht gut die ursprünglichen geplanten Einsparungen erreichen konnten, dafür in anderen Bereichen halt entsprechend mehr einsparen können und dann auch müssen. Und das ist das, damit wir jetzt übers Jahr kommen. Okay, gibt es Wortmeldungen dazu? Scheint nicht so. Dann würde ich bitten, zur Abstimmung zu kommen. Und ich teile dem Antragsteller mit. Lothar, wir haben einen Haushaltsplan. Okay, Antrag 4.7. Antrag zur Beschaffung von Software, heißt die Stotax? Stotax? Gehalt ja, und Lohn 2015. Stotax. Ja, ich sehe zwei Stimmen dafür. Gibt's Wortmeldungen? Ich habe noch eine Frage zu der ganzen Geschichte. Also ich tue mich jetzt schwer, die Anschaffung einer Software abzustimmen, wenn ich nicht weiß, welche Folgekosten in Form von Schulungen oder was auch immer damit verbunden sind. Und vor allem würde ich gerne noch wissen, wie wir dann wieder diesen Single Point of Failure irgendwie ausmerzen, weil das wird ja dann wieder nur eine Person dafür zuständig sein. Was ist, wenn die krank wird? Wer kümmert sich dann darum? Also erstmal ist es dann eine Person dafür zuständig, die fest angestellt ist, Buchhalterin ist. Und wenn sie ausfällt, haben wir noch eine zweite Buchhalterin angestellt, die muss es dann halt übernehmen, aber dann im Einzelfall. Und Folgekosten, meine Schulung fällt halt an, das ist ganz klar. Aber das, was so, wenn wir das Ganze an ein externes Büro geben, müssten wir mit 125 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro Monat rechnen. Und da ist es besser, wenn wir es durch eine eigene Angestellte machen lassen. Da gibt's aber bestimmt noch preiswertere Angebote. Also wie gesagt, ich möchte eigentlich einfach nur mal irgendwie verschiedene Dinge miteinander vergleichen, bevor ich jetzt der Anschaffung einer Software zustimme. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was so eine Schulung kostet. Gibt's die für 200 Euro? Gibt's die für 1200 Euro? Und dafür kann man halt schon irgendwie outsourcen. Und dann haben wir das Problem, dann wirklich fit in diesen ganzen Dingen nach einer Schulung oder gibt's dann ein Problem, wenn wir irgendwie knifflige Sachen haben mit zum Beispiel langfristigen Krankmeldungen, wo irgendwie Formalfu daneben geht oder was auch immer? Sie hat schon mal Lohnabrechnung gemacht vor einigen Jahren, es muss nur noch aufgefrischt werden. Okay, ist immer noch die Frage nach den Folgekosten und was die Schulung kostet. Also ihr müsst das ja theoretisch irgendwie mal preislich eruiert haben, oder nicht? Ja, Schulung, wenn es eine Online-Schulung ist, dann so ist es im Bereich von deutlich unter 500 Euro. Sprich, im Bereich, im Vergleich zu dem externen, haben wir das immer noch in deutlich weniger als einem Jahr amortisiert. Und es gibt deutlich günstigere. Es gab kürzlich mal eine Suche nach einem externen Anbieter. Die meisten haben bei Parteien Nein gesagt. Es gab ein paar, die auch relativ teuer waren und der eine mit den 25 Euro pro Person und Monat, der macht das auch für kirchliche Träger und da funktioniert das. Aber in der Regel legt man da schon ein bisschen Geld hin. Ja, also die Berliner haben zum Beispiel ein Angebot für 9,50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Ja, das sind dann immerhin auch 120 Euro plus Steuer pro Jahr pro Mitarbeiter. Okay, gibt es die Möglichkeit, den Betrag für die Schulung irgendwie noch zu begrenzen? Weil da steht nur drin, wenn ich das richtige Erinnerung habe, wir machen Schulung, aber nicht, was es maximal kosten darf, oder? Weil dafür dann ein eigener Antrag kommen wird. Okay, stimmt. Gut, ich teile dem Antragsteller mit, wir kaufen Software. Und damit sind wir durch. Die Anträge durch. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Sonstiges Fragen an den BUFO. Die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung wären hier verlinkt, wenn sie denn da wären. Gibt es Anmerkungen, Fragen, Hinweise an den Bundesvorstand? Gratus. Ja, hallo. Ich hatte am Montag vorgeschlagen, dass wir vielleicht so eine Spendenkampagne ins Leben rufen. Und da hattest du mich ja gebeten, ein Pad zu schreiben für einen Spendenaufruf. Habe ich ja gemacht. Jetzt wollte ich mal fragen, wie der Stand der Dinge ist. Ich habe inzwischen mit ein paar Leuten gesprochen, die sich bereit erklärt haben, sich um das Thema zu kümmern. Wir haben dabei die Idee entworfen, das Ganze so ein bisschen umfangreicher aufzuziehen, eine Kampagne draus zu machen, und das ist in Arbeit. Ich werde mich da weiter darum kümmern, so dass wir das Ganze auch wirklich vorantreiben und am Ende was dabei rauskommt. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn du mich regelmäßig danach fragst, wenn du magst. Ja, also wäre super, damit ich dich nicht nerve, dass du mir vielleicht irgendeinen Zeithorizont irgendwie mal andenkst, damit ich dich nicht jetzt jede Stunde fragen muss. Nö, also es gibt für mich die Möglichkeit, irgendwie am 5.9., also quasi übernächstes Wochenende, mich mal mit ein paar Leuten kurz zusammenzusetzen, die tatsächlich da eine Idee haben, das zu einer Kampagne auszuarbeiten. Das heißt, wenn du willst, lass uns mal am 7.9. am Montagabend nochmal kurz drüber reden, dann kann ich dir mehr dazu sagen. Okay. So, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen zum Ende der Sitzung. Die Frage war, es gab ursprünglich mal den Vorschlag, eine nicht öffentliche Sitzung zu machen. Hat sich das mit der Diskussion erledigt oder ist die nicht öffentliche Sitzung noch notwendig? Ich glaube, es hat sich erledigt. Alles klar. Okay, damit sind wir durch die heutige Sitzung durch. Es ist 20.47 Uhr. Ich schließe sie hiermit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, das Interesse und bei meinen Kollegen für die Arbeit. Bei Gabriele ganz herzlich fürs Protokoll. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke auch von mir und schönen Abend. Schönen Abend, tschüss. Ja, danke schön, tschüss. Ich schließe mich mit Danke und Tschüss an. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.